Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Nachdem Sam Furstenbergs Inszenierungen seit Cyborg Cop und den Folgeprojekten immer actionlastiger wurden, in Bezug auf Pyroeffekte und Waffeneinsatz, wurde er von New Image beauftragt, einen Soldatenfilm zu drehen. Bis 1990 waren seine Filme mehr von kampfsportlichen Themen geprägt, wenngleich die Choreografien oft am unzumutbaren Grenzen und der Lächerlichkeit nahe kamen. Nun hatte immer mehr das Feuer in seinen Projekten Einzug gehalten und mit Operation Delta Force krönt er sein bisheriges Schaffen mit einem wahrhaft explosiven Film. Als Fernsehfilm konzipiert, hebt er sich qualitativ nicht von den B-Action-Filmen ab, die in den 80ern im Kino oder in den 90ern direkt auf Video released wurden. Zum nächstgelegenen Jahrhundertwechsel hin verschwand diese Art von Actionfilm, wie sie von Canon und New Image geprägt wurde, aus dem Kino ohnehin und fristete ein Dasein auf dem Direct-to-Home-Cinema-Markt. Auch wenn es sich bei Operation Delta Force um eine TV-Produktion handelt, fand noch vor der Free-TV-Ausstrahlung im Januar 1998 eine Videopremiere im Herbst 1997 statt. Einzig das originale 4:3 Full-Frame-Bildformat lässt darauf schließen, dass es sich um ein fürs Fernsehen produziertes Vehikel handelt. Man fuhr viele bekannte Mimen des Genres auf. Jeff Fahey ist Captain Lang und der Kopf der titelgebenden Spezialeinheit. In seinem Team spielen Frank Zagarino und Todd Jensen mit. Beide haben ihren Platz in der Cyborg-Cop-Saga, deren ersten beiden Teile von Sam Furstenberg dirigiert wurden. Und Jossi Wein, der den dritten Cyborg-Cop als Regisseur betreute, führte in Operation Delta Force die Kamera. Wieder mal ist die Stimmung wie bei einem Klassentreffen. Captain Lang zur Seite steht Ernie Hudson als Major Tipton. Der afroamerikanische Darsteller ist dem breiten Publikum vor allem durch seine Mitgliedschaft bei den Ghostbusters bekannt. Als militärischer Oberkommandeur tritt Hal Holbrook in Erscheinung. Seit 1954 steht die Legende vor der Kamera und ist ein Gesicht, das in vielen A-Produktionen Hollywoods zu sehen ist. Bis heute. Als Gegenspieler erleben wir Joey Lara. Der TV-Tarzan steht unter anderem für den Mad Max-Abklatsch Steel Frontier oder American Cyborg. Die meisten dieser Schauspieler standen am Ende ihrer wirklich erfolgreichen Zeit, wenngleich die meisten aktuell noch aktiv Filme mitgestalten. Einen Kultstatus genießen sie aber alle ohne Frage. Worum geht es in Operation Delta Force? Eine Gruppe rassistisch motivierter Terroristen stiehlt ein hochwirksames Virus samt Gegenmittel aus einem Labor, versteckt in der südafrikanischen Einöde. Der Ex-Geheimdienstler Tripton ist just in diesem Augenblick vor Ort und kann die Schurken bei ihrem Abflug hindern, indem er ihren Helikopter sprengt. Den Virus haben die Schurken aber trotzdem, müssen aber kompliziert über Land abziehen. Um den Gefahrenstoff wiederzubekommen, wird die Delta Force-Einheit darauf angesetzt, die sich unmittelbar vor Ort mit Tripton verbündet. Nach anfänglichen Vorbehalten wegen Meinungsverschiedenheit zur Ausübung und Inhalt der Mission wird alsbald die Verfolgung aufgenommen. Es ist nicht zu hoch gegriffen, wenn man sagt, dass Operation Delta Force Furstenbergs stärkste Arbeit im Action-Genre ist. Von Anfang bis Ende jagt eine Schießerei die nächste Explosion, folgt ein Shootout auf die nächste Detonation. Dazwischen bekommt Jeff Fahey gerade noch so viel Luft, um jeden seiner Sätze so bedeutsam vorzutragen, als würde er Shakespeare spielen. Die Stuntdichte ist überaus beachtlich und die Qualität der Pyroeffekte ist für die Arbeitsumstände erstklassig. Ob im unterirdischen Labor, in der typischen inflationären Final-Fight-Ortschaft oder an Deck eines Frachtschiffes, überall rollen die Feuerwalzen, hagelt es Gewehrsalven und fallen die Getroffenen. Gefühlt sind es mehr Tote als überhaupt Mitspielen. Man holte alles aus den Ressourcen heraus und zeigte manche Action-Szene sogar zweimal, nur dann aus einer anderen Perspektive, um den Anschein zu erwecken, es wäre eine ganz andere. Somit gibt es mehr Feuerwerk zu sehen, als eigentlich angezündet wurde. Ganz in der Tradition von Menachem Golan und Yoram Globus, bei denen die Gründer von New Image die filmische Schulbank gedrückt haben. namentliche Verbindungen zwischen Operation Delta Force von New Image und The Delta Force von Canon mit Chuck Norris sind natürlich rein zufällig. Während der wilden Verfolgungsjagden über Stock und Stein, Wiese und Wasser statten sich die Guten wie die Bösen immer wieder mit tollen Gimmicks und extravaganten Fortbewegungsmitteln aus. Woher sie die Autos und Boote haben, will man gar nicht erst erfragen. Vermutlich aus der Hosentasche. Aber das ist eben die Magie des sich nicht erklären müssenden Actionfilms. Stupide hin oder her. Operation Delta Force ist ein entdeckenswerter Reißer, der fast zu 100% nur aus Energie besteht. Gut gemachte B-Ware mit pittoresken Pyro-Effekten und vielen liebgewonnenen Bekannten vor und hinter der Kamera. Die Produktion erhielt im Übrigen so viel Zuspruch vom Publikum, dass bis 1999 noch 4 Fortsetzungen entstanden. Wenn man von der Dichte der Action und der gewollten Leichtigkeit der Dramaturgie ausgeht, dann darf man Operation Delta Force gerne als Sam Fürstenbergs letzten guten Actionfilm bezeichnen. Seine folgenden Arbeiten entfernten sich immer mehr von dem, für das er bekannt war. Lediglich Todeskommando Weißes Haus aus dem Jahr 2000 war noch annähernd ein Actionfilm. Dabei aber wieder mit Eric Roberts, Michael Madsen und Ice-T wohlwollend besetzt. Der mit Michael Dudikoff 2002 entstandene Quicksand war auch eher ein Drama und zudem auch noch Dudikoffs letzte große Hauptrolle in einem Film. Operation Delta Force markiert also erneut einen Wendepunkt in der Karriere von Fürstenberg. Einer, der sich zu erleben lohnt, wenn man richtige Action zu würdigen weiß.